Erster Jahwe spricht, ich habe dich, Jakob, geschaffen. Ich habe dich, Israel, gemacht. Hab keine Angst, denn ich rette dich. Ich rufe dich bei deinem Namen. Du gehörst mir. Zweiter, wenn du durch Wasser gehst, bin ich bei dir. Große Flüsse werden dich nicht überschwemmen. Wenn du durch Feuer gehst, wird es dich nicht verbrennen. Die Flamme wird dir nichts tun. Dritter, ich bin Jahwe, dein Gott. Ich bin der Heilige Israels und dein Retter. Ich gebe Ägypten für dich. Kusch und Seba gebe ich an deiner Stelle. Vierter, du bist mir sehr wichtig. Ich schätze dich sehr und ich liebe dich. Darum gebe ich andere Menschen für dich. Ich gebe andere Völker für dein Leben. Fünfter, hab keine Angst, denn ich bin bei dir. Ich werde deine Kinder aus dem Osten holen. Ich werde dich aus dem Westen sammeln. Sechster, ich werde zum Norden sagen, gib sie her. Und zum Süden sage ich, halte sie nicht fest. Bringt meine Söhne von weit her. Bringt meine Töchter vom Ende der Erde. Siebter, das sind alle, die meinen Namen tragen. Ich habe sie für meine Ehre geschaffen. Ich habe sie gemacht und vorbereitet. Achter, bringt das Volk herbei. Sie sind blind, obwohl sie Augen haben. Sie sind taub, obwohl sie Ohren haben. Neunter, alle Völker, kommt zusammen. Alle Nationen sollen sich versammeln. Wer von ihnen kann das sagen? Wer kann uns frühere Dinge erzählen? Sie sollen ihre Zeugen bringen, um Recht zu bekommen. Sie sollen hören und sagen, es ist so. Zehnter, Jahwe sagt, ihr seid meine Zeugen. Mein Diener, den ich gewählt habe, ist auch mein Zeuge. So sollt ihr mich erkennen und mir glauben. Ihr sollt verstehen, dass ich es bin. Vor mir gab es keinen Gott. Nach mir wird es keinen Gott geben. Elfter, ich bin Jahwe. Es gibt keinen anderen Retter außer mir. Zwölfter, ich habe es gesagt und Rettung gebracht. Ich habe es verkündet. Es war kein Fremder bei euch. Jahwe sagt, ihr seid meine Zeugen. Ich bin Gott. Dreizehnter, ich bin derselbe von Anfang an. Niemand kann aus meiner Hand retten. Ich tue es. Wer kann es rückgängig machen? Vierzehnter, Jahwe, euer Retter, spricht. Er ist der Heilige Israels. Wegen euch habe ich Leute nach Babel geschickt. Ich treibe alle als Flüchtlinge weg. Die Chaldäer sind auf Schiffen. Diese Schiffe haben ihnen Freude gemacht. Fünfzehnter, ich bin Jahwe, euer Heiliger. Ich habe Israel geschaffen. Ich bin euer König. Sechzehnter, Jahwe spricht. Er macht einen Weg im Meer. Er macht einen Pfad in großen Wassern. Siebzehnter, er lässt Wagen und Pferde ausziehen. Er lässt das Heer und seine starken Männer ausziehen. Sie alle liegen jetzt da. Sie werden nicht wieder aufstehen. Sie sind ausgelöscht wie ein Docht. Achtzehnter, denkt nicht an die alten Dinge. Achtet nicht mehr auf das, was früher geschah. Neunzehnter, ich mache etwas Neues. Es beginnt schon. Seht ihr es nicht? Ich werde einen Weg in der Wüste machen. Ich werde Flüsse in der Einöde schaffen. Zwanzigster, die Tiere in der Steppe sollen mich loben. Schakale und Strauße sollen mich loben. Denn ich gebe Wasser in der Wüste. Ich gebe Flüsse in der Einöde. So kann mein auserwähltes Volk trinken. 21. Das Volk, das ich gemacht habe, soll meinen Ruhm erzählen. 22. Aber du, Jakob, hast mich nicht gerufen. Du, Israel, hast dich nicht um mich gekümmert. 23. Du hast mir keine Schafe als Brandopfer gebracht. Du hast mich nicht mit deinen Schlachtopfern geehrt. Ich habe dich nicht mit Speisopfern belastet. Ich habe dich nicht mit Weihrauchspenden gestört. 24. Du hast mir kein Gewürzrohr für Geld gekauft. Du hast mich nicht mit dem Fett deiner Schlachtopfer erfrischt. Stattdessen hast du mir nur Ärger gemacht mit deinen Sünden. Du hast mich mit deinen Fehlern gestört. 25. Ich bin es, der deine Fehler wegnimmt. Ich tue das für mich. Ich werde nicht mehr an deine Sünden denken. 26. Erinnere mich daran. Wir wollen miteinander streiten. Erzähle du, damit du recht bekommst. 27. Dein erster Vorfahr hat schon gesündigt. Deine Priester haben sich gegen mich aufgelehnt. 28. Darum habe ich heilige Fürsten entweiht. Ich gab Jakob dem Fluch preis. Und Israel gab ich der Schande preis.